schwierig heute. Also, ihr habt viel zu viele Themen irgendwie, kann das sein? Ich dachte, es wäre interessant heute. Jetzt ja. Ist es schwierig heute. Ja. Dann gehe ich wieder. Tschüss. Tschüss. Also die Stalker-App ist ja relativ alt, die News, oder? Können wir schon, aber die ist relativ alt, oder? Von wem war die? War die von... Die war von mir. Eben jetzt muss man das natürlich auch demokratisch bestimmen. Wer ist dafür, dass wir dagegen sind, dass sie nicht rausgeschmissen, aber doch rausgeschmissen wird? Ich spreche also gerne über sie. Ich meine es nicht wegen dem, ich meine nur, weil es eher älter ist. Und jetzt bin ich wieder ruhig. Ich habe es letztendlich nur deshalb reingenommen, weil es ein interessantes Thema ist, weil da gerade Verknüpfung von Daten stattfindet, die eben frei ist. Ja. Eben. Oder die frei sind. Also Tim, dann erzähl doch mal, was für praktische Erfahrungen du damit hast, ob man da wirklich professionell mit stalken kann. Du, ich habe weder einen Foursquare noch einen Facebook-Account. Das wird für mich jetzt ziemlich schwierig. Ja, ich meine, wenn man unerkannt bleiben will, dann sollte man da auch keine Accounts haben, weil als Stalker ist man doch eher so im Hintergrund, oder? Aber die Mädels haben noch, ne? Ah, du meinst das... Oder funktioniert das so, zeigst du mir dein Profil, zeige ich dir meins, oder? Nee. Die Stalker-App, die hat so funktioniert, dass du im Prinzip hat die App zwei Daten verknüpft, nämlich die von Foursquare mit Facebook. Da wurde dann geschaut, wer in deiner Umgebung hat sich eingeloggt und also bei Foursquare an irgendeinem Platz in deiner Nähe eingeloggt und dann wurden automatisch die Facebook-Daten dagegen abgeglichen und dir dann das Profil von demjenigen angezeigt. Aber nur bei den Mädchen? Nee, das konntest du einstellen. Entweder Jungen und Mädchen oder nur Jungen und... Ja, und natürlich auch gefiltert auf Mädchen. Und wie hieß die App überhaupt nochmal? Girls, Next You oder sowas. Mhm. Letztendlich ist sie dann aus dem App Store verschwunden bei Apple und Foursquare hat die, glaube ich, auch gesperrt, den API-Zugriff gesperrt. Aber letztendlich, unterm Strich, ist es nichts anderes als Verknüpfen von öffentlichen Daten und somit eigentlich korrekt. Ich meine, die Leute geben das ja alles frei. Und dann dürfen sie sich letztendlich unterm Strich dann auch nicht aufregen, wenn sie darüber dann getrackt werden. Genau, sind genau die, die sich entweder nicht um die Richtlinien schüren, sprich die Privatsphäreneinstellungen, oder einfach zu wenig intelligent dafür sind. Und einfach das Ganze offen lassen. Und dann geht's halt überall raus. Ich meine, wenn dann irgendwelche Fotos von halb besoffen mit offener Bluse machst, dann bist du selber schuld. Wenn das nicht nur an deine Freunde geht, sondern an die ganze Welt. Also wobei es da an der Stelle ja schon reicht, dass dein öffentliches Profil dann verfügbar ist. Ja. Oder? Ja. Martin muss los, oder? Nee. Weil das gerade so gemacht, so Babyphone-mäßig. Nee, ich habe iPhone, nicht Babyphone. Ui. Ich sag jetzt nichts. Lässt sich das iPhone denn schon als Babyphone missbrauchen? Sicherlich, ja. Gibt verschiedene Möglichkeiten. Wird da die Privatsphäre des Babys auch bewahrt? Das muss die Richtlinien setzen, ja. Also ich würde mir Gedanken machen, wenn da irgendwann steht, Baby XY hat sich bei Foursquare irgendwie den und den Platz gesichert. Gibt's garantiert schon. Weil die Kleinen haben sich ja auch schon den Platz auf dem Auto gesichert. Kevin und Mord. Mit Namen und so, ja. Ja. Mhm. Sind ja doch, auch. Zurück zum Daten. Thema. Welches Thema? Nee, aber wenn du jetzt sagst, eben Datenschutz, also die haben ja die öffentliche, also Open Graph Geschichte wahrscheinlich von Facebook verwendet. Und dann eben die Foursquare API. Jetzt die Frage, wenn du das jetzt noch vermischen würdest mit dieser face.com API, wo du dann noch das Gesicht einschätzen kannst, dann kannst du das Ganze ja noch verfeinern und sagen, ich suche jetzt ein Mädel im Umkreis von 3 Kilometer, was mindestens 18 ist. Das siehst du ja dann bei den Facebook-Einstellungen. Ich meine, wenn sie es schon offen haben, wird wahrscheinlich auch Geburtsdatum und alles offen sein. Und vielleicht noch Nachteilnummer. Also, aber sonst wäre es natürlich cool, wenn du dann nicht genau weißt, wie alt das ist, noch schnell mit face.com abgleichen und dann, ah gut, sie ist über 18. Sagen wir mal hallo. Also face.com finde ich sowieso sehr spannend. Das ist im Prinzip ein Webservice, der angeboten wird für Entwickler dann, die entsprechend einfach ihre Bilder dann hochladen. Die werden abgeglichen und wieder ja mit einer Wahrscheinlichkeit zurückgeschickt, ob die Person wirklich die Person ist. Man kann da dann erkennen, ob die Person lacht, ob sie eine Brille trägt, wie alt sie ist. Ja, gibt's ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten. Interessant finde ich nur, dass bei der Software auch alles auf dem Rechner der Firma passiert und nichts letztendlich auf deinem Mobiltelefon zum Beispiel. Dann gehören die Bilder nachher auch Ihnen? Das ist nämlich die gute Frage. Dann müsste man nämlich mal schauen, was in den AGBs da drin steht. Und da kommen wir nämlich dann ruckzuck in den Punkt, wenn die so viele Bilder sammeln, was machen die dann zum Beispiel mit den Daten? Nutzen die das nur, um den ja Erkennungsalgorithmus zu verfeinern? Oder machen die da vielleicht noch andere Spielereien mit? Nee. Verdienen die ihr Geld? Das ist nämlich die nächste Frage. Im Moment suchen die angeblich nur nach Sponsoren. Du meinst, die machen das dann genauso wie Instagram, die sich dann gemütlich für 1 Milliarde von Facebook kaufen haben lassen? Nach etwas mehr als 500 Tagen, genau. Weil die hatten ja kein Businessmodell, die Guten. Businessmodell schon, aber nichts, wie sie was verdienen können. Vielleicht war ja das Ziel irgendwann, wie bei vielen solchen Startups, dass sie dann irgendwann von Google und Co. aufgekauft werden. Das kann durchaus sein. Würde ich mich gar nicht drüber wundern, ja. Das ist von vielen ja das Ziel, irgendwann einfach teuer aufgekauft werden, weil sie was Cooles gemacht haben. Ich meine, wenn das Know-how dann endlich da ist oder letztendlich in der Firma liegt, dann ist das natürlich für große Firmen auch interessant, sich die Firma einzuverleiben und das Know-how weiter zu verwenden. Ich weiß nicht, ob Google da jetzt Interesse haben dürfte dran. Die haben sich ja, glaube ich, im Bereich Gesichtserkennung schon damals eine Firma zugekauft. Aber warum nicht zum Beispiel Facebook? Wahrscheinlich ist face.com bei den Erkennungsmöglichkeiten schon wesentlich weiter. Ja, Moment. Ich meine, eigentlich geht's doch bei den Zukäufen zum Teil doch auch darum, dass du dich nicht mehr wehren kannst. Hätte jetzt Google YouTube nicht gekauft, könnte man Google komplett aussperren, oder? Ja, genau. Dadurch, dass sie YouTube haben, kannst du nicht sagen, Google kommt mir nicht mehr auf den Rechner. Weil um YouTube kommst du irgendwie so gut wie nicht rum. Ja, stimmt. Und anscheinend ist es ja bei Instagram bei den Leuten ja auch so. Also es viele, die das benutzen, und das sind ja einige Millionen Leute, können sich ja ein Leben anscheinend ohne dieses Tool nicht mehr vorstellen. Und das, wenn ja. Entschuldigung, mach nur. Und wenn die quasi jetzt Facebook-Gegner sind, dann müssen sie jetzt zu Facebook. Und das große Problem war ja da, Facebook selber hat ja auch sowas Ähnliches mit Filter und so weiter entwickeln wollen. Die hatten ja auch mal so eine App, die sie aber dann verworfen haben. Und das größere Problem ist, dass ja die Leute zwar die Instagram nutzen, ihre Bilder über Facebook, über Twitter etc. sharen, aber viele der oder die meisten der Kommentare passieren innerhalb von Instagram. Du musst ja nachher nicht auf Facebook kommentieren, sondern kannst in Instagram drin. Und das ist wie ein eigenes Social-Media-Plattform quasi, dieses Instagram. Und da verbringen die Leute zu viel Zeit aus Sicht von Facebook bei denen und ihre Fotomöglichkeit ist nicht so toll, vor allem wenn man es dann noch vergleicht mit der von Google+. Und da war das eine logische Schlussfolgerung, dass sie da etwas machen mussten. Und ja, also wie viel, 30 Millionen oder wie viele Nutzer sind das? Wo sie sich da jetzt dazu gekauft haben. Viele sind natürlich sicherlich schon auf Facebook zeitgleich, aber eben, sie verbringen viel Zeit in diesem Instagram drin. Also ich glaube, dass sie nicht die Applikation oder die App als solches oder die Sourcen als solches gekauft haben. Also das ist vielleicht ein Teil schon, aber eben, dass es um die eigentliche Benutzeranzahl geht. Um die Entwickler, dass die das auch bei Facebook auf Vordermann bringen, glaube ich eher. Weil eben die meisten Leute, die ich kenne, die für Instagram nutzen, die sharen die sowieso immer mit Facebook. Also das sind Facebook Kunden oder Konteninhaber. Was wäre jetzt, wenn jetzt sagen würde, Facebook, also wir haben jetzt die gekauft, kartellrechtlich dürfen sie das, sage ich jetzt mal, und dann sagen sie, wir stellen die ab einfach ein? Machen sie nicht. Der Mark hat gesagt, er macht das nicht. Nee, er hat ja verlauten lassen, dass sie das zeitgleich nebendran weiterentwickeln werden und das nicht einstellen werden. Das will man ihm glauben. Aber das stand in dem Blogpost drin, wo er es angekündigt hat. Ja, es wird erst eingestellt, wenn alle User gewechselt haben. Genau, weil es dann... Naja, man bindet ja die Leute, die bei Instagram jetzt schon sind, dann auch nochmal an Facebook. Das ist wahrscheinlich auch Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Ja, was sie auch weiterhin machen wollen, hat er gesagt, dass man immer noch über Twitter und über all die anderen Social Medias das Ganze teilen kann. Also die wollen da nicht andere aussperren. Ja. Es ging ihm wirklich, so viel ich das mitbekommen habe, wirklich um die Entwickler, dass die jetzt dann neben der App eben auch bei Facebook einiges, was die Bilder anbelangt, auf Vordermann bringen. Ist dann automatisch alles da rüberrutscht Richtung Facebook. Aber das ist ja eigentlich dann schon genial, also genial als solches, weil stell dir mal vor, irgendwann ist es wirklich so, dass du dich in einen Dienst nur noch mit Facebook anmelden kannst. Also es gibt ja diese Dienste, wo du dich mit der Google-ID oder mit Facebook oder mit einem selbst erzeugten Account anmelden kannst, aber vielleicht kommt es ja dann wirklich, dass sie sagen, nö, das ist ja so einfach und jeder hat es ja. Jeder. Dann machen wir jetzt quasi Facebook-Login für jede Applikation, also dein Bank-Account meldest du dich dann mit Facebook an, weil es ja einfach so einfach ist. Das hat Microsoft mit dem Passport ja auch schon probiert. Und Facebook, sie ist die erste Firma, die das, wie es ausschaut, schafft, weltweit irgendwie durchzubringen. Wir haben doch mitbekommen, dass sich das ganz von alleine regeln wird, und zwar durch deutsche Anwälte. Dann kommt dann die große Abmahnwelle auf Facebook für fremde Fotos. Innerhalb Deutschland. Juhu, dann kommt StudiVZ wieder zurück. Viel Glück euch da oben. Naja. Nee, ihr könnt ruhig mit StudiVZ, ich bleib bei Facebook. Braucht man das? Ist eine Alternative und ist in Deutschland und geht nach deutschen Rechten und dann habt ihr euren Kappis, Entschuldigung. Nee, sagen wir es doch mal ganz ehrlich, es kann nicht angehen, dass sich irgendjemand irgendwelche Bilder einfach schnappt, überall reinpostet und das ungewollt von den Leuten, die das Urheberrecht dran haben. Dass man da drauf achten muss, ist klar. Nur das, was jetzt in dem Gerichtsverfahren oder in der Abmahnwelle kommt, ist halt, dass derjenige, der eine Facebook-Seite betreibt, auch dafür verantwortlich ist, was auf seiner Seite an Kommentaren passiert. Mhm. Und das ist alles natürlich jetzt so eine Geschichte, Ja, aber da wird es dann schnell schwierig. Was ist da mit Pinterest? Das ist ja das Gleiche. Die verdienen nichts, deshalb gehen sie gegen Facebook vor, die verdienen was. Es wird ja nicht gegen Facebook vorgegangen, es wird gegen Facebook-User vorgegangen. Ja, richtig, das ist ja das Geile. Ja, eben, so wie es Deutschland immer macht, gegen Facebook können sie nichts machen, dann gehen sie einfach gegen die User. Gegen irgendwas können sie nichts machen, dann nehmen sie einfach die armen User. Mhm. Ja gut, aber es, wie gesagt, es kann aber nicht sein, dass die armen User hingehen und urheberrechtlich geschützte Bilder in Kommentaren verwenden, und die dann auch einbinden. Und da fehlt, denke ich mal, immer noch bei den Benutzern ja das Verhältnis quasi zum Urheberrecht. Ja, also ich meine... Weil es wird eingebunden ohne Sinn und Verstand. AGBs, ach, scheiß was drauf, zack, Bild hier rein, Bild da rein. Ein Bekanntenfall aus dem Bekanntenkreis habe ich zum Beispiel den Fall gehabt, die haben für ein regionales Fest, du hat der einfach in Facebook geschrieben, hey, pass mal auf, da und da musst du hinfahren und hier hast du eine Karte, da kommst du dann hin. Diese Karte hat er einfach von einem kommerziellen Anbieter genommen, der hat das gesehen, zack, hat den Verein abgemahnt und der Verein hat jetzt Abmahnkosten von, ich glaube, 600 Euro sind's. Weil ein Benutzer einfach nicht genau hingeguckt hat, dass es kommerziell für Werbung und so weiter, dass das nicht in Ordnung ist, diese Kartendienste einzubinden. Ja, Google will ja für Google Maps kommerziell jetzt auch Geld haben. Ja. Ja, genau. Da ist ja ganz interessant, zuerst ging Foursquare, nachher ging Apple und jetzt vor kurzem, letzte Woche ging Wikipedia, alle weg von Google Maps nach OpenStreetMap. Weil deshalb wollte ich gerade sagen, immer schön die Karten, wenn ihr irgendwelche Anfahrtsbeschreibungen, Wege oder sonst irgendwas habt, schaut mal bei OpenStreetMap ein, die kann man rein, die kann man auch einbinden, die Karte, die ist kostenfrei, die könnt ihr auf eurer Seite einfach einbinden. Bei Google ja auch noch. Google rechnet erst ab einem gewissen Volumen ab. Und da müssen schon... wäre ich vorsichtig. Also nee, 25.000 oder so habe ich auch gelesen. Eben, ist erst ab einer gewissen Menge. Wenn wenn du eine Google Maps auf eine kommerzielle Webseite einbindest, über die API-Funktion und auch so ein beispielsweise so ein PIN setzt, beispielsweise wo die Firma sich befindet, dann hast du die AGB akzeptiert und du darfst es nur dann machen, wenn du dann effektiv eine ganz spezielle Konstellation hast. Also du musst irgendwas Besonderes haben, du musst, glaube ich, dafür bezahlen oder so. Eben, aber erst ab einer gewissen Volumenmenge. Aber ich würde da gar nicht drum rumgehen. Ich würde gleich auf Nummer sicher gehen und dann OpenStreetMap verwenden. Warum Google nehmen, wenn man es auch, ja, ich sag mal, von der Open Source Community bekommen kann? Eben. Ja, es ist eh eine Zeitbombe, weil ich meine, wenn Google dann seinen Spider 25.000 Mal vorbeischickt und sagt, ja, Kohle, das ist zwar nicht fair, aber es ist legitim. Es wird ja andersrum genauso gemacht. Mhm. No? Das heißt, wenn du deine Werbung ein paar tausend Mal aufrufst, wird auch gesagt, nee, geht nicht. Es ist ja auch beim Copyright so, dass also die großen Firmen sagen, ja, die User, die spielen nicht nach den Spielregeln, die halten sich nicht ans Gesetz. Wir verlängern jetzt gerade mal die Spielregeln. Und nochmal, und nochmal. Ist irgendwie eine Sache auf Gegenseitigkeit, oder? Ja. Was mich wundert, wegen, wenn du sagst, beispielsweise Bilder, also einmal müssen sie ja gegen Pinterest vorgehen, ohne Ende, weil da werden ja einfach willkürlich irgendwelche Webseitenbilder gesammelt, was sie ja eigentlich auch nicht dürfen. Und dann auch noch da Werbung dafür gemacht. Und es gibt so viele Blogs weltweit, die Bilder einsetzen, die einfach direkt vom Hersteller kopiert werden. Und das dürften sie ja eigentlich auch nicht. Richtig. Außer es steht in den AGBs. Ja, und da finde ich das deutsche Modell ja so richtig schön, dass dann einfach, also für mich hat es den Anschein, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, dass wenn ein Anwalt sieht, dass es dort eine Urheberverletzung gibt, dann schreibt der eine Abmahnung, oder? Braucht der einen Auftrag vom Urheber? Nee. Wäre doch okay. Ich stecke da nicht mehr so drin. Also ich meine, das Abmahnrecht ist jetzt schon ein paar Mal geändert worden in den letzten Jahren. Ich glaube, es ist im Sinne des Users oder Benutzers geändert worden. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile so ist, dass sogar derjenige, der abmahnt, vorher den Benutzer erst einmal kontaktieren muss. Ich weiß es nicht, müsste ich erst genauer nachgucken. Wäre eigentlich sinnvoll. Aber wenn es dann so ist, dass also die ganzen Blogs machen ja im Prinzip Werbung für die Urheber. Und im Prinzip ist es so, dass dort Werbefotos verwendet werden, wenn man es mal genau nimmt. No? So nach dem Motto, wir bezahlen die großen Billboards an der Straßenseite, damit die unser Bild zeigen. Aber wenn der Blogger das auf Facebook verwendet, da wären wir aber geschädigt. No? Und ich meine, die sollen sich doch gegenseitig irgendwie nieder machen. Fände ich doch richtig spannend. Ja, dann ich weiß keiner nicht, mehr was drüber. Ich weiß nicht, ob es wirklich um Firmen geht oder ob das teilweise sind es ja auch Bildagenturen, die einfach nicht haben wollen, dass ihre Bilder einfach ohne Nennung vom Urheber irgendwo drin sind. Also man muss sich halt, wie gesagt, im Klaren sein, dass man nicht einfach alles nehmen kann und das irgendwo reinstellen kann. Und deshalb, es gibt Suchmaschinen für Creative Commons Bilder, es gibt Ja, aber alles mehr. Es gibt Bilderdienste, wo ich mir das lizenzieren kann. Das mache ich ja auch teilweise. Oder man kann auch die Fotos selber machen. Das Blöde ist bei der ganzen Geschichte, dass natürlich auch gerne mal irgendwie aus dem Fernsehbild ein Screenshot gemacht wird. Und dann wird da irgendwie eine lustige Sprechblase dazu gemacht und das Bild dann entsprechend verspaßt, ne? Und dann entwickelt sich das ja immer weiter. Mhm. Wobei Creative Commons, ich bin letztens mal auf einer Webseite rumgehirscht, wo man Photoshop-Sachen runterladen kann. Und die waren zum größten Teil auch mit Creative Commons License. Und ich find's da richtig toll, sobald du irgendwie ein kleines grafisches Teil als Photoshop-Pinsel umgesetzt hast, dann darfst du das vollkommen frei angeben, verwenden, solange du da einen Link draufsetzt, von wem du den Pinsel hast. Das finde ich absolut genial, weil ich meine, nachdem ich irgendwas da im Photoshop zusammengezimmert habe, ist es für mich ein leichtes festzustellen, welche Pinsel ich verwendet habe, um dann festzustellen, welche Links ich zu setzen habe. Das ist ja sowas von praktisch. Tierisch, ne? No? Und ich meine, so irgendeine Grunge-Textur, die du dir dann dort auf dieser Seite für freie Photoshop-Ressourcen runterlädst, da kannst du hinterher immer genau sagen, welche du verwendet hast. Oh. Aber im Prinzip bei Creative Commons gibt's ja auch unterschiedliche Arten der Lizenz. Ist das jetzt bei... Ja, ja. Ach, wie war denn das? Bei SA und so weiter. Und ja, was Share-alike und... Was ich das Allerschönste fand, ist bei Photoshop-Ressourcen gab's eine ganze Menge Zeugs, was non-commercial war. Ja. Ich das ist zum Beispiel auch das, was ich bei den meisten Sachen auch reinschreibe, wenn was mit Creative Commons entsteht. Ganz einfach, wenn jemand das Ganze kommerziell verwenden möchte, dann braucht er einfach nur eine E-Mail hinschreiben, dann weiß derjenige das und dann kann man ja drüber verhandeln, ob das jetzt was kostet oder ob derjenige sagt, oh, das freut mich aber, dass es kommerziell eingesetzt wird, mach's. Ja, ja, das sehe ich auch vollkommen ein. Es ist bloß so, beim Photoshop-Pinsel. Ja, macht es keinen Sinn. Da gehe ich doch glatt mal hin und lad die ganzen Dinger runter und schreib denen dann alle eine E-Mail. Ja, mach doch mal, das wäre doch bestimmt für jeden spannend. Pinsel einzeln. Hallo, ich möchte da eventuell irgendwann mal und dürfte ich denn? Wozu weiß ich jetzt auch noch nicht, aber wenn ich ihn verwendet habe, dann ist es schwierig, das rauszufinden. Ich meine, da bist du doch garantiert für blöd erklärt, ne? Wenn du das machst. Kann ich jetzt nicht allzu viel zu sagen. Das ist wahrscheinlich dann auch ein Problem von der Seite, die das da entsprechend zur Verfügung stellen. Also da sollten die vielleicht selber mal drüber nachdenken, ob die Creative Commons Lizenz an der Stelle Sinn macht. Ja, das vor allen Dingen. Das wäre das genauso, wenn du sagen würdest, Mona Lisa muss angeben, also der Maler von der Mona Lisa, dass er die und die Farbe verwendet hat. Von den und dem Hersteller. Genau. Wenn Magenta drin ist. Ja. Und dort ist auch das ganze Konzept, die meisten User haben das, glaube ich, gar nicht verstanden, die das dort dann unter diese Lizenz stellen, weil die sagen dann auch, ja, same access. Das heißt also, wenn ich ein Bild male mit diesem Pinsel, dann muss ich das also auch als freien Pinsel zur Verfügung stellen. Aha. Super. Aber kommerziell darf ich es natürlich nutzen. Wieso muss ich? Also wenn ich 5 Pinsel verwendet habe, muss ich diesem Bild, was ich dann erstellt habe, 5 Links und jeder sagt, dann musst du aber auf hier linken, der andere sagt, du musst auf dort linken. Also es ist unpraktisch in dem Bereich. Aber gut. Ja gut, das kann man der Seite, wie gesagt, vorwerfen. Muss mal im Forum gucken, da gibt's bestimmt auch eine Diskussion schon zu. Jo. Also was ich dort richtig finde, ist ND, No Derivatives, und dass du es nicht verkaufen darfst. No? Ja. Also die Sachen finde ich dort vollkommen legitim. Also ich habe es dann lediglich so gemacht, wenn ich gesehen habe, ist zwar interessant, aber non-commercial habe ich es nicht runtergeladen. Interessiert mich dann auch nicht. Also wie gesagt, ich würde bei meinen Sachen immer NC schreiben, Non-Commercial, um mich dann von jemandem, der es kommerziell einsetzen will, dass der mich einfach nur benachrichtigt und dann ist das meistens für mich sowieso gegessen und okay. Ich bin zum Beispiel auf meinem, in meinem Weblog habe ich mal für ein Seminar damals an der Uni Twitter-Statistiken geführt über ein eigenes Skript und habe die über mehrere Monate laufen lassen und hat es mich sehr gefreut, dass ich doch einige Anfragen über meinen Weblog bekommen habe, die eben gesagt haben, ich möchte das hier gern bei einer Firmenpräsentation einsetzen, ist das in Ordnung? Und da ist, das spricht für mich ja nichts gegen, aber ich freue mich wirklich darüber, dass dann gefragt worden ist, weil ich ja an der Stelle der Rechteinhaber bin. Zwischenfrage, diese Skripte, wie weit gehen die in die Vergangenheit? Das war zum damaligen Zeitpunkt überhaupt kein Griff in die Vergangenheit, da habe ich mir den aktuellen Stream immer angeschaut und anhand der ID des Tweets, der gemacht oder gerade getätigt worden ist, habe ich dann eine Statistik geführt und immer Ausschnitte genommen über Twitter-Client, also welcher Client verwendet worden ist und wie viel Freunde letztendlich die Benutzer hatten und letztendlich wie viel Tweets dann auch pro Tag durchlaufen. Das war aber noch zu den Anfangszeiten von Twitter. Okay. Aber das ist bezogen auf einen Tag. Ja. Ja, beziehungsweise ich habe das natürlich für mich lokal gespeichert und konnte dann auch über eine längere Zeitdauer das Ganze dann auswerten. Aber da steckt ja wirklich Arbeit drin. Da saßt du mehr als 5 Minuten dran. Und da ist das auch vollkommen okay. Wenn du das dann allerdings für ein Icon ohne größeren Nährwert dahinter hast. Also irgendwie so nach dem Motto, ich habe hier eine Schablone und da male ich mal kurz was rein und dann mache ich das als Icon. Und wenn du dann 50 Icons in deinem Ding hast, musst du 50 verschiedene Leute anfragen, ob du es denn verwenden darfst, dann wird das Ganze ein bisschen unpraktisch. Wenn das ein größeres Ding ist, dann ist das auch vollkommen okay, finde ich. Ne? Wie ist denn eigentlich die Nutzungsbestimmung so von so einem iPod? Gibt's da auch solche speziellen Bestimmungen? Dieser iPod darf nicht für kommerzielle Verwendung verwendet werden oder so? Na, Creative Commons ist eigentlich eher in dem Bereich anzutreffen, wo man sagt, du kriegst es umsonst, aber mit den und den Einschränkungen. Nicht den vollen Einschränkungen, die es normalerweise gibt, sondern der Urheber kann sich die Einschränkungen aussuchen, die er für sein Werk haben möchte. Also im Prinzip nicht für Hardware eigentlich gedacht. Mhm. Macht in dem Sinne keinen großen Sinn. Es ist aber zum Beispiel so, dass bei Flash in den AGBs drinsteht, dass du diese Technologie nicht verwenden darfst für große Billboards oder sonst noch was. Da brauchst du eine extra Lizenz für. Okay. Nee, ich wollte jetzt nämlich diese Geschichte mit dieser Müllhalde nämlich ansprechen. Also blöder Übergang, ich weiß. Aber stell mir vor, du hast jetzt im Prinzip da so tausende von Geräten, die dann irgendwann mal ihren Geist aufgeben und dann nicht kommerziell verwendet werden dürfen. Da ist schon ein großes Potenzial dahinter, oder? Dass die Leute einfach das Zeug so wegschmeißen, weil es nicht mehr funktioniert. Moment. Da kommt mir gerade ein Riesenpotenzial in den Sinn. Ups. Man müsste sämtliche Leute, die Recycling von Elektronikschrott betreiben, müsste man eigentlich verklagen können. Wieso? Weil die öffnen das ja, da gibt's ja Schutzrechte für diese Elektronik und die gucken da rein. Könnte das nicht unter Re-Engineering fallen, wenn die dann also so einzelne Teile davon wegnehmen und das so auftrennen? Dann gucken die ja im Prinzip, dann gucken die ja im Prinzip rein, wie das funktioniert. Das darf nicht sein. Oh, der Bernie startet seine eigene Abmahnwelle. Im Leben nicht. Also wenn du jetzt in Amerika leben würdest, also da war ja Disassembling und so weiter von Apple-Produkten und anderen Produkten ist ja verboten, aber bezieht sich das auf Hardware so und so? Moment mal, in Amerika ist das doch mit dem Reverse Engineering, glaube ich, sogar erlaubt. Also zumindest im Bereich Software ist das durchaus möglich. Wenn du was nachprogrammieren willst, dann gehst du einfach rein, disassemblierst dir den Quellcode und über Reverse Engineering abgeleitete Software ist absolut in Ordnung. Du darfst nur die Originalsoftware nicht verwenden. Und mit Hardware? Also wenn sehr du dir die AGBs Frage. Anguckst, dann ist das nicht erlaubt. Es ist nur die Frage, was letztlich irgendwie Bestand hat. Also ich kann das nur an dem Projekt Reactors quasi erklären. Die machen das nämlich so. Also die schauen tatsächlich, die schauen tatsächlich in die Sourcen rein und leiten dann ihre eigene Software von ab. Also ich weiß nur, dass früher in den guten 80er, 90er Jahre, ja gut, wurde ja in Ostdeutschland, in der DDR, die haben damals Prozessoren gefräst, genau, und dann quasi reverse-engineert. Der gute alte U880. Ja, ja. Eben, aber wenn du es in der heutigen Zeit machst, wäre das ja dann genauso erlaubt. Ja, gute Frage. Du meinst, das wissen nur die Amerikaner, die jetzt da dieses größte anzunehmende überwachungszentralen Örtchen da aufbauen, was es jemals gab und geben wird oder so? Jo, da gab es ja noch ganz andere Gerüchte. Erzähl. Dieses Gebäude in Utah mit Microsoft Kinect in Verbindung gebracht haben. Da gibt's anscheinend Interviews mit dem Kinect-Entwickler, wo er dann sagt, ja, er hat tausende von Anfragen vom Militär und von denen und von jenen, die sind da alle ganz begeistert von. Womit wir ja jetzt wieder bei face.com sind. Stimmt. Ja. Vielleicht aber auch nur, weil du das gerade sagst mit face.com oder beziehungsweise mit der Anfrage nach Kinect, bei Hack a Day, falls euch das was sagt, das ist ein Weblog zum Thema Basteln und Elektronik und so weiter, da hat einer tatsächlich seine Kinect genommen und lädt die Bilder auf face.com hoch. Und lässt daran dann erkennen, ob jemand fröhlich oder nicht fröhlich und so weiter, traurig ist. Und macht darüber dann eine Auswertung. Und das alles über die Kinect. Der, wie heißt er, der Erfinder von Black and White war das, glaube ich, der hat ja jetzt das Studio verlassen, weil er irgendwelche Probleme mit der Kinect als solches hatte, weil der wollte ja so ein, dieses, Milo hieß das, glaube ich. Das ist der Junge dort, der dann, wo du dann mit Gesichtsmimik dann den zum Lachen, Weinen bringen konntest. Aber mir fällt gerade was ein wegen Face. Stell dir mal vor, du spielst jetzt das neue Battlefield mit der Kinect und die Kinect sagt dann, du darfst nicht, du bist 12. So weit wird es nicht kommen. Weil das Potenzial der Kunden dann natürlich schwindet. Ja, so weit geht der Jugendschutz dann doch nicht. Aber das wäre möglich. Stell dir mal vor, du schaust einen Film an. Nein, dieses Gemetzel dürfen sie nicht anschauen. Ja, aber es stand doch im Artikel schon drin, mit Bärten werden die Leute eh immer als 40-Jährige. Also haben die Kiddies dann immer falsche Bärte bei Battlefield-Spielen mit der Connect an. Also du meinst dann, CC Top hat dann quasi Hochkonjunktur. Wahrscheinlich. Nee, aber das wäre quasi ein Business. Du könntest quasi jetzt Bärte anbieten zum Verkaufen. Kinect gleich mit Bart. Selber gewachsene. Oder irgendwelche arme Inderinnen, die dann Glatzen bekommen. Selber gewachsene Kinects? Ja, natürlich. Genau, gezüchtet. Wie war das? Diese Kickstart-Geschichte mit den neuen Spielen da, dass die haben ja keine Security, keinen Schutz dann quasi vom Spiel, oder? Früher wurde ja das so Schnüffeldinger eingesetzt und so. Ja, das ist doch heutzutage immer noch so, oder? Also wie war das bei ZeniMax mit Scratch oder Sniffer Card oder wie das hieß? Wo du Das war Infocom. Ah, wo du aufrubbeln musstest und sagen, quietsch, das ist Erdbeere und da musst du den Code eintippen. Nee, das war, Leathergrub Mrs. of Phobos. Und das war Ah. keine Erdbeere, das war Schokolade. Ja, gut, ja, gut. Nee, das war Leisure Sweet Larry irgendwann spät. Aha. Oder? Also Wobei ich die, kenne es nur von Infocom. nee, bei Larry war doch die Anfangsfragen immer so ab 18. Also so Fragen, die ein Kind nicht wissen durfte, könnte, Ja, in sollte. den uralten Spielen, aber in der neueren, boah, ich meine, mein Cousin hätte das mal gehabt. Aber hat er nicht irgendwas über die letzten Spiele, die ja nicht mehr von irgendwie extern gemacht wurden, nicht so gut gesprochen? Ich Du bin meinst das Team Schäfer, meinst du jetzt? nicht informiert. Was ist mit Kickstarter? Ja, Nee, also. diese Plattform meinst du als solches? Genau, was du angesprochen hast. Entschuldigung, Bernie, du wolltest noch was anderes? Im Prinzip ist es so, seitdem die CDs nicht mehr verkauft werden, du aber jede Menge Kohle machen kannst mit Live-Konzerten, kommt jede alte, uralte, totgesagte Band aus dem Keller wieder vor und macht nochmal eine Live-Tournee. Weil da gibt's ordentlich Kohle mit. Und bei Kickstarter ist es so, dass sich jetzt die alten Spiele-Dinosaurier nochmal hinstellen und über Kickstarter ordentlich Kohle einsammeln von Leuten, die früher gespielt haben und da heute immer noch eine rührende Träne für verdrücken und auch ein bisschen Geld für hinlegen und sich dort neue Entwicklungen bezahlen lassen. Wobei es die Frage ist, ob die noch was auf die Reihe bringen. Wenn du mehr als 10.000 Dollar bezahlst, dann wirst du zu ihm geflogen und Nachtessen. Mit deinem Nachtessen. Ja, super, aber dadurch wird das Spiel nicht besser, ne? Aber du hast Nachtessen in Seattle, oder wo ist das? Kannst du günstiger haben. Ja, wie gesagt, also das dieses Double Fine Adventure, das ist mit Sicherheit ja ein Beispiel, was jetzt schlecht ist. Das war ja das erste Spiel, was da durchgekommen ist. Da war ja nur die Idee, sie wollten 400.000 Dollar zusammenbekommen, damit sie das umsetzen könnten. Jetzt haben sie wesentlich mehr bekommen. Und ich habe ja auch, ja, bin ja auch einer von den Backers. Und sagen wir es mal so, bei dem Entwicklungsprozess ist transparent. Ich habe jetzt schon mehrere Videos zum Beispiel gesehen aus dem Entwicklungsprozess und ist eigentlich schon ganz spannend, wie es da vorwärts geht. Jetzt ist nur die Frage, die ganzen Trittbrettfahrer, die da alle mitkommen. Was machen die? Jetzt kriechen auf einmal die ganzen alten Spieledesigner hervor, die eigentlich auch ja Möglichkeiten haben sollten, auch bei Publishern anzuklopfen und versuchen, alte Serien wieder auferstehen zu lassen. Und da muss man halt mal schauen, was dabei rumkommt. Und da ist dann die Frage, wie lange geht das gut? Wenn einmal ein Spiel da fehlschlägt, ist das ja auch ein Fehlschlag für die Plattform Kickstarter. Es kann ja sein, dass sich einer tatsächlich mal mit der Kohle absetzt oder dabei was rauskommt, was einfach nur lächerlich ist. Ja gut, aber das Problem hast du ja nicht immer. Also deswegen werden wahrscheinlich auch die aktuellen Spiele-Publisher wie Activision oder wie sie alle heißen, sagen, nö, solche Point-and-Click-Adventures, das ist eine Mindestanzahl von Personen, die überschreitet die Masse nicht. Deswegen möchten wir es auch gar nicht. Ja. Also, das ist die wollen halt keine Experimente, das hast du ja schon mal erzählt und das finde ich eigentlich schade. Auf der anderen Seite müsste es dann eigentlich daraufhin hinauslaufen, dass dann hinterher Kickstarter eine Aufklärungspflicht gegenüber dem Investor hat, dass es ein gewisses Risiko gibt, ähnlich wie bei Finanzgeschäften heutzutage. Das ist Was ja richtig, ja. irgendwo lächerlich ist, weil wenn du in irgendwas investierst, wo du keine Ahnung von hast, dann hast du ein Risiko eingegangen. Und wenn das in die Hose geht, dann ist das dein Risiko. Ja. Oder? Wie Aktien. Genau. Dann ist das aber kein Problem, von Kickstarter, solange sie sich dort an ihre Regeln gehalten haben und die Leute sich die Regeln auch angeguckt haben. Ne? Aber ich Möchten habe Sie diese 40 Seiten akzeptieren? Ja. Nee, so schlimm ist das da nicht, aber. Nee, nee. Aber nachher wird dann gesagt, dass es da ein Bailout geben muss. Uah. Ich bin der Meinung, wenn du jemandem Geld dafür gibst, dass der ein Projekt macht, dann muss der sagen, was er liefert. Und wenn er sich bösartig nicht an die Vorgaben gehalten hat, dann ist der dafür haftbar. Und ansonsten, wenn das Spiel dann einfach nur den Leuten nicht gefällt, das ist deren Risiko. Ist doch ganz klar geregelt. Ja, stimmt. Ja. No? Nur kann das der Normale auseinanderhalten, weil der weiß, dass das ein Kickstarter-Projekt war. Ja, aber ich meine, wenn ich jetzt als Bäckermeister irgendwie $50 in ein Projekt reinstecke, was mit Softwareentwicklung zu tun hat, und hinterher sage, ich habe da ja keine Ahnung von gehabt. Ich meine, das ist genauso, als wenn ich als Informatiker in eine Bäckerei investiere und hinterher sagt, ich habe doch keine Ahnung davon gehabt. Ja, ich dich verstehen. Nur der Pöbel, das Volk. Aber ja, ich meine, gesunder Menschenverstand, oder? Nicht nur das Volk investiert ja auch in solche Projekte. Also jetzt Microsoft hatte ja auch in ein Kickstarter-Projekt investiert. Aha. Also die haben sich jetzt halt bei AOL eingekauft, patentrechtlich, und haben sich gedacht, ach, wir holen uns da mal ganz gemütlich die Netscape-Rechte. Ja, aber das ist dann quasi Kickstarter for Business oder so. Das ist Business as usual über Patente, dass die Einstiegshürden möglichst hoch zu halten. Habt ihr dort in dem Fahrwasser den Artikel über Wozniak und er hat Angst um die Garagefirmen gesehen? Ne? Ja, nee. Gut, der ist ja so immer sehr speziell, was das angeht. Ja, der mag auch Siri nicht. So. Aber der hat in einem anderen Artikel, der da auch irgendwo auf Golem verlinkt war, hat er dann gesagt, ja, also die ganzen Patente würden im Prinzip die Garagenfirmen fast unmöglich machen. Weil sie haben damals RCA, glaube ich, irgendwelche $5 pro Apple abgeben müssen, weil die ein Patent hatten. Mein Reden. Aber heutzutage ist das ja ein absoluter Dschungel, ne? Ja, da reicht's ja einfach, wenn du mit dem Finger von links nach rechts wischst, schon ist eine Geste patentiert. Ja, also ich nehme den Buchstaben E. Erster. Internet Explorer, die waren zuerst. Verdammt, jetzt kann ich den Ernstl nicht mehr kaufen. Ich hab jetzt das E, und wenn immer einer ein E schreibt, ich hab das Patent drauf, fertig. Ich nehme www. Ha. Aber kannst auch ohne www schreiben. Ah, aber das macht niemand. Ring. Viel kürzer. Ja, aber musst du denen doch nicht erzählen. Aber was haltet ihr jetzt von dieser Patentgeschichte? Also Microsoft, AOL und so? Ja, das ist doch der ganz normale Wahnsinn, so wie es heute abgeht. Ja. Ja. Google hat sich ja auch, und Apple und viele andere haben da auch die Nortel-Patente zugeschlagen, und Google hat von IBM, wo haben sie? Doch, IBM, einiges an Patenten, und hat Motorola gekauft wegen den Patenten, sicherlich nicht wegen den komischen Telefonen da. Also nicht. Das ist kalter Krieg, wer hat die meisten Atomsprengköpfe? Ja. Los mit Patenten. Wer hat es geschrieben? 1984 hieß es doch, es wird in Zukunft nur noch eine einzige Firma geben. Also sprich eine Firma, die jetzt alle Patente aufgekauft hat. Ja, Moment. Jetzt machen wir erstmal eine Weltregierung. Die Weltfirma kommt danach. Eins nach dem anderen. Der Thorsten hat's brisant. Ich muss das muss schnell passieren. Übrigens, Norwegen hat jetzt, glaube ich, will jetzt demnächst das Bargeld abschaffen. Und ja, das ist hier ja in Deutschland auch schon auf dem Vormarsch. Ja. Meine Frau hat jetzt von der Sparkasse einen Brief gekriegt. Ja, also es gibt jetzt neue Lastschriftverfahren und Kleinbetrag Wireless auslesen, und wenn man dort nicht zustimmen will, kann man gerne fristlos sein Konto kündigen. Was? Ja gut, bei einer Sparkasse würde ich das auch direkt dann machen. Es gibt gute Schweizer Banken. Ist nur umso so umständlich in Deutschland, oder? Ach. Ach, da gehst du mal über die Grenze und da sind Martin, sie ganz Martin, freundlich. Das ist ganz einfach. Machen wir sofort, sobald ihr der EU beitritt und dann mit Deutschland zusammen den Löwenanteil der Rechnung zahlt. Über Politisches äußere ich mich nicht in der...